totale Finsternis und Tiefe. Der Wagen quält sich durch das dürre Laub mit schäumendem Maul in das von Tau nasse Gras. Das Gesicht seiner Ehefrau.